hola, hallo, willkommen zu Mixtape 45 mit Mercedes Herrada. Erste Sendung des Jahres. Frohes neues Jahr. Genau, nach circa einer Woche wollte ich euch noch das Beste für diese 2024 wünschen. Auf jeden Fall ein Jahr mit noch mehr Punk, mehr Rock und mehr Metal. Und damit kann ich ja ein kleines bisschen helfen. Danke, dass ihr auf der anderen Seite seid, denn heute werden wir wieder viele neue Erscheinungen hören. Es geht los mit einigen spanischen Bands. Erstmal Delest Punkrock aus Castellón mit ihrem letzten Single Septiembre und dann mit Asesinos aus dem gleichnamigen neuen Album der baskischen Band Manifa. Nach ihrer letzten Tournee im Jahr 2023, mit der sie ihr 20-jähriges Bestehen feierten, bringen sie uns nun ein Album, das siebte ihrer Karriere. Rock, Punk, Heavy, all diese Style mit Texten, die soziale Missstände anprangern, mit Humor und Sarkasmus, das ist es, was wir in diesem Werk finden werden. Yo Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Diese Band Green Paradise schickte uns vor kurzem ihr neuester Titel Miedo, Angst, eine Band mit eigenem Klang, die bereits mehrmals mit anderen Songs so gerne hier ein Mixtape gehört haben. Neu bei uns sind Hawks Attack mit Electro Impulso, das werden wir gleich hören aus dem neuen EP Eine Rockband, die stark von den Klängen der 90er Jahre beeinflusst sind, wie Muse, Nirvana, Faith No More oder Sober. Aber mit einem persönlichen und eigenen modernen Stil. Ella se mueve alrededor al ritmo de esta canción. Nadie la va a parar. Solo queda una opción: entrar de lleno en la tormenta. Electroimpulso a su interior. No hay nada más duro que no haber sentido. Oh, ya lo puedo ver. Mi destino junto a lo puedo sentir, el sueño se alcanzó. Sigue bailando sin parar, no se detiene por nada. Ahora me encuentro junto a ti, ardo en tus llamas. Nadie nos va a parar. Las cosas claras, juntos en la adversidad, que no nos quiten las ganas. Wie findet ihr das Retribution von Chaos Crew? Die finnische Industrial Metal Band hat am 15. Dezember ihr sechstes Album Blackout veröffentlicht. Von Finnland geht es gleich zurück nach Deutschland mit der harten Heavy Metal Band Cobra Kill. Wir hören gleich Razor Blade, der zweiten Single aus ihrem kommenden Album Serpent's Kiss, das am 19. Januar erscheint. Einfach richtig Spaß, so eine Sendung zu machen. Man bekommt unglaublich viele tolle Musik. Wir können so vieles Neues entdecken. Viele kommen auf jeden Fall vom Labels und noch mehr von die Bands selbst, was ich auch wirklich besonders finde. Wie zum Beispiel von The Black Vultures, eine Band, die gleich mit ihrer Debut-Single Treat Me Like an Animal hören werden. Sie kommen aus South Wales und ihre Einflüsse umfassen unter anderem Queens of the Stone Age, White Stripes, The Black Keys und Black Sabbath. Sie planen im Januar und März weitere Singles zu veröffentlichen, bis sie schließlich ihre erste EP herausbringen. Gleich danach Wake Up Head, die deutsche Motorhead-Tributband, covert heute in Mixtape Alternesen Lemmys Liebeserklärung an LA Angel City, Lied aus dem LP 2021. Und sie sind übrigens heute Samstag, 6. Januar, live in Rosenhof Osnabrück zu sehen, aber erstmal The Black Vultures. Just to knock me down.

Fagan von Vilbitin Queen aus Göteborg in Schweden, einem Quartett aus talentierten jungen Musikern, die von Bands wie Guns N' Roses, Velvet Revolver oder Aerosmith inspiriert sind. Es ist jetzt Zeit, wieder mal spanische Bands zu hören. Konkret geht es um der Metal-Richtung. Los geht es mit Wrath of God aus Alicante mit seinem ersten selbstproduzierten Album namens Blood Eagle. Sie haben für die Zuhörer von Mixtape die Single mit dem gleichnamigen Titel des Albums geschickt, Blood Eagle. Danach auch Neuheiten von Zarpa, eine Heavy Metal Band, die 1977 von vier Teenagern aus Mislata, Valencia gegründet wurde, die im Alter von 15 und 16 Jahren eine der Pioniergruppen des spanischen Hard Rock bildeten. Nach 22 Alben veröffentlichten Mitte November 999 heute hier ein Mixtape mit Dioses del Metal direkt nach Wrath of God. grandes, muy grandes. Einer der großen Pioniere der Heavy Metal in Spanien, Barón Rojo, mit Incomunicación aus dem zweiten Album von 1982, Volumen Brutal. Die Zeit für Mixtape ist gleich vorbei. Das war die Ausgabe von Mixtape German Version 45. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. In 4 Wochen können wir uns wieder hier treffen. Wenn du diese Sendung nochmal hören möchtest, schau mal bei mixtaperadio.online. Da kannst du alle Ausgaben finden zum Herunterladen und dann hören, immer wo und wann du möchtest. Auch die wöchentliche spanische Ausgabe. Und natürlich, wenn es geht, das kannst du sogar teilen. Hören wir gleich zum Schluss Scanner Power Metal Kult Band aus Nordrhein-Westfalen mit neues Werk The Cosmic Race. Aus diesem Album kommt gleich Dance of Dead. Buenas noches und einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada und bis zum nächsten Mixtape. Of the dirt.